Fischen. Hallöchen, sagt Kurt zum Gall, der heißt natürlich Paul. Weiters mit dabei 12 Ritter und zwar Stolze, ei, ei, ei. Am Fußballplatz sind also da Gaul, Paul, der Kurt, 12 Ritter und ein Dromedar, das zwar nicht geladen war, doch man sieht es genau, es steht an der Bar und trinkt ganz lau ein Bier. Ja, das sind wir. Ich bin auch schon da, wer sonst stellte diese Szene dar? Wunderbar. Das Dromedar an der Bar, der Gaul im Mittelkreis, Kurt bei ihm, der weiß, die 12 stolzen Ritter sammeln sich im 16er, was noch fehlt, ist nur der Ball. Hoch, hoch, man hört den Hall von Lieschens Fußballschuhen stöckeln, laufend auf dem Asphalt dröhnen, Lieschen keuchend, hebt den Ball, gibt ihm einen Tritt, der fliegt geschwind dem da an der Bar mitten ins Gesicht. Und beim Runterfallen der Ball fällt auch noch das Bier mit Knall. Niemand regt sich, alle still, was nun wohl geschehen will. Es ist nämlich allerseits bekannt, Dromedare sind sehr rabiat und kaum kulant. Rot und röter schwellt ihm sein Kopf an. Gleich, gleich bin ich dran, denkt sich Lieschen und macht kehrt. Die Duschkabinen sind schon versperrt. Beflissener Platzwart Heribert trägt Schuld daran. Da kommt von Frau Hollen oben hoch vom Himmel Schnee. Die Ritter rufen laut im Chor, olé, als ob sie gerochen hätten, dass es Flocke von den Himmelstädten. Und in Formation marschierend, die Rüstungen quietschend biegend, nähern sie sich bedrohlich Knut und Paul dem Gaul, welche gar nicht fröhlich dastehen mit offenem Maul. Das Dromedar, immer noch an der Bar, hat Tee mit Ruhm bestellt, ausgetrunken und stürmt das Feld, wo Lieschen schon im Kreise rennt. Genau zwischen Kurt und Paul im Mittelkreis und den holdenen, erschrockenen Rittersleut läuft Lieschen immer zu im Kreis. Das Dromedar ihm nach, wer weiß, wieso, denke ich, und pfeif. Ich vergaß zu sagen, ich habe eine Trillerpfeife mit, man weiß ja nie, wie sie endet, die Geschichte. Und auch wenn kein schwarzer Chor der Piff da hilft, die ganze Bagage ist mir gewillt zuzuhören und ich sage, das ist mir eine Plage. Der Gaul heißt nur, dass es sich reime, Paul, oh meine Güte, die Ritter sollen laufen lernen, Lieschen schießen lernen, Kurt soll kaufen, einen Sattel für den Paul, fließen wird der Schnee im frühen Jahr, gen Meer, man lese im Glossar. Ich kann nicht mehr. Wir gehen nach Haus und machen ein Gedicht daraus. Den Ball haben wir vergessen, den hat Platzwart Herbert aufgegessen. Der ist nämlich ein gemeiner Tiger und Kurt, der ist eigentlich ein Rasenmäher. Die Ritter, das sind Panzer, Lieschen eine Stolzgiraffe und ich bin ein Orang-Utan-Affe. Was bleibt, das ist der Ball, der platzte mit lautem Knall, als Heribert, der Tiger, sich in ihm mit seinem Gebiss verfing. Seitdem liegt er im Krankenhaus, lebt dort in Saus und Braus. Die Geschichte ist schon lange aus, das Dromedar, das hieß Klaus. Sein Papa hat ein Haus, da mache ich eine neue Geschichte draus. Das Haus, das liegt am Meer, Papa Domi mag es sehr, wenn die Fische in aller Frühe vom Strand in die Arbeit gehen. Das heißt, sie wachen auf, ziehen sich die Kiemen an und schnauf, schnauf, springen sie ins Wasser, dann machen sie die Münder auf, essen alles Plankton auf. Doch da kommt Papa Domi eine Frage. Was ist in dieser Schubenlade eigentlich versteckt? Nein, nein, diese Frage hat er sich ganz fein nur ausgeneckt, um nicht seiner Frau helfen zu müssen beim Kakao. Da ruft er lieber den kranken Heribert im Krankenhaus in seinem Bett an und geht dann fischen.